Halt's Maul! Halt's Maul! Halt endlich dein beschissenes Maul! Du. Andauernd rief eine Frau meinen Namen, aber ich war nicht gemeint. Ich hab sie nicht mal gesehen. Alle schrien durcheinander. Mir wurde schon ganz schwindelig. Wegschauen konnte ich nicht. Jedes Mal, wenn ich den Kopf drehte, lag da meine Mutter und alles war still. Wo bist du? Rief die Frau. Ein Wort und ich wäre verraten gewesen und tot. Also blieb ich hinterm Sofa. Der Fernseher lief, die Menschen da waren alle lustig und lebendig. Bloß meine Mutter nicht. An dem Tag hat meine Erinnerung aufgehört. Das war der Tag, an dem in Berlin die Menschen durch die Mauer kamen und ich hinter einer Mauer verschwand. Ich war nur 2 Meter von meiner Mutter weg, hielt mir die Arme über den Kopf und kauerte, dürr und klein wie ich war, zwischen dem Sofa und der Wand, weil ich endlich mein Porsche Carrera wiederfinden wollte und sonst nix. Woher hätte ich wissen sollen, wie das klingt, wenn jemand stirbt? Du schöne Münchner Stadt, sei 1000-mal gegrüßt. Wer einmal gesehen dich hat, dich nimmermehr vergisst. Immer wieder kommt man gerne hin, zu dir des Bayerlandes steht die Königin. Und wenn die Sonne und der blaue Himmel lacht, hoch über dir und deiner Landespracht rauscht die Isar, ihr uraltes Liedlein dazu. Schön wie ein Märchen, mein München, bist du. Der namenlose Tag von Friedrich Arni. Erster Teil. Die Toten halten sich nicht an den Tag der Toten. Sie kommen, wann immer es ihnen passt, und bleiben über Nacht. Manchmal zu zweit, meist allein. Als hätten sie verabredet, einander weder Raum noch Zeit zu stehlen. Oder aus Respekt vor der Würde des anderen? Über solche Fragen dachte Jakob Frank seit Jahren nach. Und er erwartete keine Antwort. Die Anwesenheit der Toten war für ihn Erklärung genug. Ein wenig hatte er gehofft, er bliebe nach seiner Pensionierung von seinen Besuchern verschont. Die Toten waren das Personal seiner Gegenwart gewesen. Es spielte keine Rolle, ob er im Dezernat 11 als Mordermittler arbeitete oder neuerdings als geschiedener Hausmann das Ausmaß seiner Selbstgespräche halbwegs im Griff behielt. Also das hätte sie einfach nicht machen dürfen. Die 32-jährige Frau hatte sich vor den Fernzug nach Budapest geworfen. Der Leichenfundort war 40 Meter lang. Ihre linke Hand lag auf der anderen Seite der Gleise. Dort entdeckte sie einen Mitarbeiter der Spurensicherung. Und der winkte den Hauptkommissar herbei. Dieses Winken brachte Jakob Frank wochenlang nicht aus dem Kopf. Selbstmord. Das Gespräch mit der Mutter verlief stockend. Die Leute. Lore Ballan wollte vom Unglück ihrer Tochter nichts wissen. Sie verachtete deren Selbstmord und nistete sich in der Vorstellung ein, sie würde von nun an ein Keinsmal tragen, dem Gespött der Leute bis an ihr Lebensende ausgeliefert. Ja, also, Mai. Ein Selbstmord, sowas geht einfach nicht. Ich meine, wie stehe ich denn jetzt da? Nein, Frau Balan, wirklich. Das bilden Sie sich nur ein. Paulus Landwehr war auch da. Haben Sie einen Schnaps? Er blutete nicht. Am besten ein Kirsch. Er blutete nie. Er verlangte Schnaps. Am besten Kirsch. 11 ungeöffnete und 19 leere Kirschwasserflaschen hatten die Ermittler in der Wohnung des Ehepaars Landwehr entdeckt. Im Flur und in der Küche. Unter dem blutgetränkten und von roten Federn bedeckten Bett. Paulus Landwehr hatte seiner Frau den Schädel gespalten und sich anschließend mit 9 Messerstichen selbst getötet. Als wir am Tatort eintrafen, lebte der Malermeister noch. Und als hätte er mich erkannt, griff er nach meiner Hand und... Die Frau hat völlig recht gehabt. Die Frau hat völlig recht. Frank schloss die Augen, ließ die Gedanken durch den menschenleeren Stadtpark wandern. Der Kies knirschte unter den Schuhen. Mit Ästen und Blättern übte der Wind eine Melodie ein. Eine große Geborgenheit umgab den ehemaligen Ermittler als... Auf dem Weg zum Telefon brauchte er sich nicht einmal umzudrehen, um festzustellen, ob seine beiden Gäste noch am Tisch saßen. Lore Balan, geschieden, Küchenhilfe im Ibis-Hotel, Mutter einer unter Schwermut leidenden Tochter, die in ihrem Abschiedsbrief für ihre Tat und ihr ganzes Leben um Vergebung bat. Paulus Landwehr, seit 29 Jahren verheiratet mit Pia Landwehr, früher ein gefragter Handwerker, Alkoholiker wie seine Frau, die er, wie Nachbarn und Verwandte aussagten, ununterbrochen anpumpte, bis sie sich weigerte, ihm noch einen Cent zu geben. Im Flur hörte Frank ihn sagen, Sie haben völlig recht. Oh. Ihre Tochter hätte es nicht machen dürfen. Das hätte sie einfach nicht machen dürfen. Frank. Winter. Winter. Frank. Verzeihen Sie wegen gestern. Das macht nichts. Dass ich gestern aufgelegt habe, einfach so, das macht man nicht. Und ich habe sowas auch noch nie gemacht, das versichere ich Ihnen aufrichtig. Nach einer Stunde hatte das Telefon gestern noch einmal geklingelt. Am anderen Ende war ein Mann, dessen Stimme er sofort wiedererkannte. Obwohl dieser vorher nur ein einziges Wort gesagt und Frank mit ihm vor etwa 20 Jahren zum letzten Mal gesprochen hatte. Winter. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Setzen Sie sich. Ja, danke. Wäre ich doch da gewesen und in der Nähe. So wie jetzt bei Ihnen, dass man die Hand ausstrecken kann und jemand festhalten. Die Esther hat kein Mensch festgehalten. Sie war 17, 21 Jahre ist das her. Wo war ich, als ich da hätte sein müssen? In Salzburg. Wissen Sie, wann das war? Am 14. Februar. Den 14. Februar habe ich nicht mehr im Kalender stehen. Ich reiß ihn raus am Anfang vom Jahr. Und nach meiner Rückkehr war mein Mädchen nicht mehr da. Lag in der Gerichtsmedizin. Dort habe ich sie besucht. An der Hand meiner Frau. Hallo, Esther. Habe ich zu ihr gesagt. Wir haben doch von nichts gewusst. Die Sandra war die Erste, die uns ins Gesicht gesagt hat, unsere Esther wollte sich was antun. Angeblich hätte unsere Tochter eine Schwermut in sich gehabt und sich deshalb aufgehängt. Dann kam der Kollege von Ihnen und sagt, der Gerichtsmediziner hält Fremdeinwirkung nicht für ganz ausgeschlossen. Fremdeinwirkung. Das heißt, jemand war da und hat das Seil gehabt. Und hat das Seil um den Hals unserer Tochter gebunden. Meine Tochter hatte keine Schwermut im Herzen. Sie war das Opfer eines Mörders. Und den Mörder müssen Sie endlich finden, Herr Frank. Darum bitte ich Sie auf Knien. Ich höre auch gleich auf zu reden. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich erinnere mich gut. Ja? Ja. Wollen wir einen Schnaps trinken? Oh ja. Zum Wohl, Herr Winter. Oh, das war eine schöne Idee. Seit dem Tod Ihrer Tochter sind 21 Jahre vergangen. Und Ihre Frau Doris... Woher wissen Sie das so genau? Bitte? Die Jahreszahl so exakt. Sie haben sie erwähnt. Ah ja. Entschuldigen Sie. Und Ihre Frau Doris starb im Jahr darauf. Sie starb nicht. Sie hat sich umgebracht. Aufgehängt. Wie unsere Tochter aufgehängt worden ist von einem Mörder. Haben Sie neue Anhaltspunkte für ein Verbrechen, Herr Winter? Wen haben Sie in Verdacht? Nein, kein Verdacht, nur Überzeugung habe ich. Ob Sie mir noch einen Schnaps einschenken mögen? Selbstverständlich. Aber nur, wenn Sie auch noch einen trinken. Welches Motiv könnte jemand gehabt haben, Ihre Tochter zu töten? Puh, weiß kein Motiv. Dummheit. Die Kollegen damals fanden kein Motiv, allerdings Hinweise auf Selbsttötungsabsichten Ihrer Tochter. Wieso, Herr Kommissar? Wissen Sie, wie alt die Esther gewesen ist? Wissen Sie das? Sie war 17. Ja, das ist wahr, sie war 17. Möchten Sie ein Glas Wasser? Nein. Erzählen Sie mir von Ihrer Tochter Esther. Hab ich doch. Hab ich doch versucht. Hübsch war sie. Lange, dunkle Haare. Und anschmiegsam. In ihrer Nähe war jeder gern. Nach all den Jahren machen Sie sich die Mühe. Sie überwinden Ihre Scheu und kommen zu mir in die Wohnung. Sie fordern mich auf, nach dem Mörder Ihrer Tochter zu suchen, obwohl Esthers Tod als Selbsttötung bewertet wurde. Ich war damals keiner der ermittelnden Beamten, das wissen Sie. Aber ich war bei Ihrer Frau, als Sie in Salzburg an dem Fortbildungskurs teilnahmen. Ich bin mit den Vorfällen vertraut. Einige Schüler haben ausgesagt, Esther habe schon eine gewisse Zeit vor dem Todesfall ein anderes Verhalten gezeigt. Sich zurückgezogen, bedrückt gewirkt. Und es soll auch Konflikte in ihrer Familie gegeben haben. Sagen Sie mir, wenn ich mich irre. Und sagen Sie mir vor allem, wen Sie in Verdacht haben, Ihre Tochter ermordet zu haben und die Tat wie eine Selbsttötung aussehen zu lassen. Wer könnte das gewesen sein? Der Jordan war's. Wer sonst? Die beiden Männer standen auf dem Balkon und rauchten. Weder Jakob Frank, der ehemalige Kommissar, noch Ludwig Winter, der ehemalige Verkäufer, empfanden dabei einen besonderen Genuss. Doch als der Gastgeber seinen Gast gefragt hatte, ob er zur Entspannung eine Zigarette wolle, erwiderte dieser ohne Umschweife: Ja, bitte. Geht's Ihnen gut? Sehr gut. Schön hier. Ja. Wollen wir wieder reingehen? Gleich. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel rede. Das mache ich sonst nie. Reden Sie. Deswegen sind Sie doch gekommen. Na gut. Also, der Dr. Jordan, der war beliebt in der Nachbarschaft. Das war ein Zahnarzt. Und der hat in einer Praxis am Ostbahnhof gearbeitet. In der Nachbarschaft kursierten seinerzeit Gerüchte. Danke. Die Leute glaubten, dass er Affären mit Schülerinnen hatte. Frank verspürte allmählich das Bedürfnis nach Stille. Vielleicht. Vielleicht, dachte Frank, gehörte der Mann zu seinen vorherbestimmten Gästen. Mit dem Unterschied, dass Ludwig Winter noch lebte und... Und die Umarmung der Frau. Doris Winter. Lange hatte Frank nicht mehr daran gedacht. Ich hab das nicht geglaubt. Heute weiß ich, dass es so ist. Dass er Verhältnisse mit Minderjährigen hat. Dass er auch meine Esther verführt hat. Machte Ihre Tochter entsprechende Andeutungen? Natürlich. Aber wir waren zu dumm, um zu begreifen, was sie meint. Erinnern Sie sich an eine dieser Andeutungen? Sie hat gesagt, da ist wer, den sie nicht mag, der aber nett sei. Und lieb auch. Und Sie haben nicht herausgefunden, wen Ihre Tochter gemeint hat? Ja, doch, den Dr. Jordan. Haben Sie ihn darauf angesprochen? Nein. Haben Sie mit Ihrer Frau über den Zahnarzt gesprochen? Nein, sie wollte das nicht. Ihre Frau war von Anfang an überzeugt, dass Ihre Tochter sich aus anderen Gründen das Leben genommen hatte. Ja. Dann muss sie die Gründe gekannt haben. Sie kannte keine Gründe. Sie hat sich nur was eingebildet. Er lügt. Er lügt, dachte Frank zum ersten Mal und wusste mit dem Gedanken nichts anzufangen. Sie sind überzeugt, Ihre Tochter hatte mit dem Zahnarzt ein Verhältnis. Warum hätte er sie töten sollen? Weil sie ihn bloßstellen wollte. Das hätte sie tun können. Ja, aber sie hatte den Mut doch nicht. Entschuldigung. Ich bin's nicht gewohnt, so zu sprechen. Mit jemand so direkt von Angesicht zu Angesicht. Sie wollte es tun. Bitte glauben Sie mir. Und bevor sie sich überwinden konnte, musste sie sterben. Ich werde die Protokolle noch einmal lesen. Aber ich bin mir sicher, dass die Kollegen keine Spuren von Fesselung an ihrer Tochter festgestellt haben. Täusche ich mich? Dieser Mann, der Dr. Jordan, ist schuld am Tod von meiner Esther. Er ist schuld am Tod von meiner Frau. Er ist schuld, dass ich meine Arbeit verloren habe und beinahe zugrunde gegangen wäre. Und der hockt immer noch in seiner Praxis am Ostbahnhof und kassiert Millionen im Jahr. Und hat ein Haus im Grünen und geht jeden Tag im Park spazieren. Woher meine Tochter? An den... an den Baum gehängt hat. Wir machen für heute Schluss. Sie waren ungewöhnlich ehrlich zu mir. Dafür danke ich Ihnen. Aber... Ich begleite Sie zur Tür. Ich wollte Sie wirklich nicht stören. Dankeschön für den Schnaps und die Zigarette und alles. Wir sehen uns wieder. Werden Sie was unternehmen? Ich werde die Akten studieren und mir Gedanken machen. aber ich lasse sie nicht im Stich. Das sagte Frank, weil er wieder an Doris Winter denken musste. Wie sie da stand im Halbdunkel und er in der Tür, in Zivil, mit Krawatte. Und sie in einer blauen Kittelschürze mit rosafarbenem Blumenmuster. Er roch den Duft nach frisch gebackenem Apfelkuchen. Bei ihrem Anblick faulten die Worte auf seinen Lippen. Da sie wusste, dass er von der Grepo war und sein Schweigen wie eine Offenbarung las, trat sie auf ihn zu und schlang die Arme um ihn. 7 Stunden lang. Auf bald. Kommen Sie gut nach Hause. Er hielt sie fest, als sie kippte. Sie schlang die Arme um ihn und bewegte sich nicht mehr. Das stimmte nicht. In ihrem Körper begann ein ihr unbekannter Schmerz zu toben, dessen Auswirkungen Frank von anderen, ähnlich tragischen Begegnungen kannte. So legte auch er seine Arme um ihre Schultern, ließ im provozierenden Duft des frisch aus dem Ofen geholten Kuchens eine Nähe zu, die jedes dienstliche Maß überschritt. Er verpasste den Moment, an dem er sich von ihr lösen und sie ins Wohnzimmer hätte führen sollen, sorgsam darauf bedacht, sie auf einen Stuhl zu setzen, bevor er das Unfassbare so wortetauglich wie möglich zu gestalten versuchte. Frank gehörte zu den Erfahrensten auf diesem Gebiet. Die Kollegen riefen ihn an, wenn es eine Todesnachricht zu überbringen galt. Frank hatte diese Rolle akzeptiert und keinem seiner Kollegen je einen Vorwurf gemacht. Wenn er an einer Tür klingelte, brachte er nur einen einzigen fertigen Satz mit. Immer denselben. Ich habe eine schlimme Nachricht für Sie. Darf ich reinkommen? Kommen Sie. Was für eine Nachricht? Darf ich die Tür schließen? Ja. Was für eine Nachricht? Wollen wir ins Wohnzimmer gehen und uns hinsetzen? Was für eine Nachricht. Wollen wir nicht erst ins Wohnzimmer gehen? Ich möchte lieber hier die Nachricht erfahren. Hier? Im Flur? Ja. Dann sagte er ihr, was passiert war. Sie schwankte, machte einen Schritt auf ihn zu und streckte ihm die Arme entgegen. Sagen Sie, dass das nicht wahr ist. Er hielt sie immer noch fest. So etwas hatte er nie zuvor getan. Um 20.30 Uhr an jenem 14. Februar hatte Frank die Wohnung der Familie Winter betreten und um 3:30 am nächsten Morgen hielt er Doris Winter immer noch in den Armen. Keinem Menschen hatte er davon erzählt. Natürlich fragte ihn sein Kollege André Block vom Kommissariat, wie die Begegnung mit der Mutter des toten Mädchens verlaufen sei. Sie war sehr ruhig. Dann hast du Glück gehabt. Ja. Habt ihr neue Erkenntnisse? Alles deutet auf Suizid hin. Die Eltern haben nichts geahnt? Na, mit dem Vater habe ich nicht gesprochen. Er ist erst heute Vormittag von einer Fortbildung in Salzburg zurückgekommen. Seine Frau hat ihn nicht sofort angerufen. Sie hat ihn nicht erreicht. Kommt mir komisch vor, dass sie ihren Mann nicht anruft. Sagen Sie, dass es nicht wahr ist. 4, vielleicht 5 Stunden waren vergangen. Frank hielt sie weiter fest, ohne ihr zu antworten. Ihr Wimmern wurde leiser und verstummte nach einer weiteren Stunde. Ich muss Ihnen mitteilen, dass ihre Tochter tot ist. Sie schaute den Mann, dessen Namen sie vergessen hatte, ins Gesicht und glaubte ihm nicht. Und glaubte ihm im nächsten Augenblick doch. Sie wusste, dass es keine drinnen gab. Endlich sitzen. Möchten Sie, dass ich einen Arzt rufe? Wie ist sie gestorben? Sie hat sich erhängt. Erhängt? Ja. Ich kenne die Esther. Ich weiß, wie sie sein kann. Gnadenlos. Auch gegen sich selbst. Erhängt. Wenn es wirklich meine Tochter ist, die sie gefunden haben, dann ist ein Mörder an ihrem Tod schuld. Von allein hätte sie sowas nicht getan. Haben Sie verstanden? Ja. Meine Kollegen werden die Wahrheit herausfinden. Sie nicht? Ich bin nicht zuständig für die Ermittlungen. Sie sind auch hier. Man hat sie vorgeschickt. Weil die anderen sich nicht trauen. Ich bin freiwillig hier. Es hat sich so ergeben im Lauf der Jahre. Dass Sie die schlimmen Nachrichten überbringen. Ja. Dass Sie die Menschen festhalten. Das habe ich nie vorher getan. Ein herzlichstes Beileid, Frau Winter. Mit einem mehr als zwei Jahrzehnte zurückliegenden und noch dazu abgeschlossenen Fall wollte André Block nicht behelligt werden. Weil er jedoch seit einigen Monaten die Angewohnheit hatte, jeden Mittag in ein kleines Café in der Nähe des Dezernats zu gehen, stimmte er einem Treffen mit seinem ehemaligen Kollegen zu. Und hier isst du jeden Tag? Entspannt mich. Hast du den Namen Jordan gefunden? Nein, wir haben sicher nicht mit ihm gesprochen. Wieso hält der Vater ihn plötzlich für einen Verdächtigen? Jordan soll regelmäßig Verhältnisse mit Schülerinnen gehabt haben. Möglicherweise auch mit Winters Tochter. Hat er das gesagt? Er behauptet, Jordan habe seine Tochter ermordet, um sie als Zeugin zu beseitigen. Davon hat er damals kein Wort gesagt. Seine Frau hat sich ein Jahr nach dem Tod ihrer Tochter erhängt. Woran denkst du? Frank musste an das Gespräch denken, das er mit André Block vor 20 Jahren geführt hatte. Am Tag nach der Beerdigung von Doris Winter. Das ist Unsinn. Wir haben eindeutige Mikrofaserspuren an den Händen des Mädchens gefunden. Sie hat sich selbst erhängt. Was ist mit den Spuren, die der Arzt meint? Jetzt fängst du wieder damit an, ein Jahr danach. Da waren fremde Spuren, stimmt. Wir konnten sie nicht zuordnen, stimmt. Wahrscheinlich stammten sie vom Verkäufer. Irgendwo muss das Mädchen das Seil gekauft haben. Darüber haben wir doch schon gesprochen. Alles deutete auf Suizid. Und die Eltern haben den Abschlussbericht akzeptiert. Wovon redest du, Jakob? Von den Stimmen in der Nacht. Hör auf damit. Das Beste wäre, du würdest eine Zeit lang keine Todesnachrichten mehr überbringen. Lass das die Kollegen machen. Es ist großartig, dass du für uns alle diesen Job übernimmst, aber er tut dir nicht gut. Du hättest auch nicht auf die Beerdigung der Mutter gehen sollen. Wie geht's dem Vater? Er spricht kein Wort. Seine Schwägerin kümmert sich um ihn. Habt ihr Kontakt mit ihr? Ein Kollege hat kurz mit ihr geredet. Die beiden Schwestern standen sich nicht besonders nah. Die Schwester lebt seit Ende der 60er Jahre in Berlin. Was ist los mit dir? Denkst du immer noch an die Beerdigung? Ich denke an den Abschiedsbrief der Mutter. Einen Brief kann man das schlecht nennen. Ich gehe, ich will dich nicht mehr sehen. Ich gehe. Ich will dich nicht mehr sehen. Frank? Frank? Ja? Woran denkst du? Ich musste an diesen Abschiedsbrief von Esthers Mutter denken. Wie kann ein Ehemann mit so einer Botschaft weiterleben? Was fängst du jetzt mit dem Namen Jordan an? Ich werde mit dem Mann reden. Kann ich dir sagen, wie das ausgeht? Ja, das weiß ich auch. Ich will vorher noch ein paar andere Leute befragen. Hast du Alzheimer? Du bist pensioniert. Du solltest im englischen Garten spazieren gehen und dein Leben genießen. Das kann ich nicht. Hier ist ein Foto. Okay. Das ist sie. Ja, Esther. Eindeutig. Wer hat noch mal behauptet, wir wären ein Paar gewesen? Sie erinnert sich wieder an sie? Klar. Das war schon ein Schock, als wir erfahren haben, dass sie sich aufgehängt hat. Aber für mich war das nicht so überraschend. Erklären Sie mir das. Sie wollte was Besonderes sein und hat es nicht hingekriegt. Klingt hart, ist aber so. Ich denke, dass sie Probleme mit sich selber gehabt hat. Jetzt fällt mir was ein. Mit ihrem Vater gab es Stress. Ständig. Kennen Sie den? Ich habe vergessen, was der gemacht hat. Er war Verkäufer in einem Modehaus. Verkäufer, genau. Auf jeden Fall sind Esther und ich nicht zusammen gewesen, sexmäßig oder so. Kann mich nicht erinnern. Ja. Waren Sie auf Esthers Beerdigung? Keine Ahnung. Wieso? Denk schon. Sie wissen nicht mehr, ob Sie dort waren. Waren wir vermutlich alle, die ganze Schule. Haben Sie später, nach der Schulzeit, nochmal über Ihren Tod nachgedacht? Über die Ereignisse? Über die Reaktionen der Mitschüler? Nachgedacht? Wieso? Glaub nicht. Sie haben in der Klasse damals nicht über Esthers Motive gesprochen. Weiß ich nicht mehr. Hat sich außer ihr noch jemand in ihrer Schule umgebracht? Was ist denn das für eine Frage? Was meinen Sie? Ich verstehe nicht, was das soll. Wieso noch jemand? Erinnern Sie sich an jemanden? Nein. Esther Winter war die Einzige. Die Einzige was? Die Einzige Selbstmörderin. Ich kapiere nicht. Wenn Esther die einzige Schülerin war, die sich an ihrer Schule selbst getötet hat, müssen Sie doch erst recht darüber gesprochen und sich über die Beweggründe des Mädchens ausgetauscht haben. Ach so, ja, sicher. Gut. Warum ging Esther mit Ihnen ins Kino? Sie hat, denke ich, gewusst, auf wen sie sich einlässt. Ich habe ihr keinen Scheiß erzählt, ich war ehrlich zu ihr. Sehr schön. Wollte sie mehr von Ihnen? Sie? Von mir? Wie mehr? Eine feste Beziehung. Weiß ich nicht. Kann sein. Nein. Aber Sie hatten Sex mit ihr. Klar. Sie kannten Esther gut. Sie haben intime Stunden mit ihr verbracht. Sie hat Ihnen persönliche Dinge anvertraut. Ja? Und? Und trotzdem können Sie sich nicht vorstellen, warum sie sich erhängt hat. Weil sie Stress mit ihrem Alten hatte. Der Alte hat sie so weit gebracht, dass sie keinen Bock mehr hatte. Auf nichts. Der Typ hat ihr alles verboten. Sie wollte auf eine Party? Nein. Sie wollte über Nacht bei einer Freundin bleiben? Nein. Wenn wir gefeiert haben, ist er mit dem Auto gekommen und hat sie abgeholt. Und wenn sie was getrunken hatte, gab es noch mehr Ärger. Der hat sie geschlagen. Das hat jeder in der Klasse gewusst. Die ist verprügelt worden, obwohl sie schon 15 war oder 16 oder 17. Der Alte, der war so einer. Sie wussten, dass sie verzweifelt war. Ich? Nicht direkt. Lebt der Alte noch? Sie glauben, Esther hat sich wegen ihm erhängt? Woher soll ich das wissen? Die Polizei hat sie damals gefragt, wo sie an dem Nachmittag waren, als Esther sich getötet hat. Keine Ahnung, wo ich da war. Wieso sollte ich mir sowas merken? Reden Sie mit dem Alten, der weiß Bescheid. Wenn einer was mitgekriegt hat, dann er. Und noch was. Noch was. Unsere Eltern haben erzählt, der Alte würde seine Tochter nicht nur verprügeln. Alles klar? Ob das nur Gerüchte waren? Keine Ahnung. Jedenfalls ist das so rumgegangen. Wir haben da nicht weiter drüber diskutiert. Jakob Frank fragte sich allen Ernstes, ob er sich in Ludwig Winter fundamental getäuscht haben könnte. Ob es tatsächlich möglich wäre, dass Esthers ehemaliger Klassenkamerad Jan Roland die Wahrheit gesagt hatte. Ob Doris Winter nicht aus Verzweiflung über den unbegreiflichen Tod ihrer Tochter Suizid begangen hatte, sondern weil sie das schwarze Schweigen nicht länger ertrug und unter der Last der Scham zusammengebrochen war. Nach Aussagen der Eltern verließ Esther Winter am Montagmorgen, 14. Februar, gegen 6:45 das Haus und machte sich auf den Weg zu ihrer knapp 2 Kilometer entfernt gelegenen Schule. An diesem Morgen sei nichts Besonderes vorgefallen, erklärten Doris und Ludwig Winter übereinstimmend. Auch der Vormittag im Gymnasium verlief, nach Auskunft mehrerer Schüler, ohne erwähnenswerte Vorkommnisse. Abgesehen davon, dass Jan Roland in der Pause wieder einmal allen mit seinen auswendig gelernten Theatermonologen auf den Wecker gefallen sei. Nach dem Unterricht ging 13.30 Uhr. Sagte Esther zu ihrer Freundin Sandra, sie habe noch etwas in der Stadt zu erledigen und würde einen Freund treffen. Wen sie meinte, verriet sie nicht. Und Sandra fragte nicht nach. Sie kannte Esthers Art, aus manchen Dingen ein Geheimnis zu basteln, wo es eigentlich keines gab. War es denkbar, dass Esther am Nachmittag des 14. Februars nicht einer Verabredung gefolgt war, sondern sich von all ihren Freundinnen ferngehalten hatte, um ein Seil zu kaufen und einen lange im Geheimen gehegten, furchtbaren Plan in die Tat umzusetzen? War es denkbar, dass der Stimmungsumschwung, von dem ihre Mitschüler berichteten, mit Verwerfungen ihres Vaters zusammenhing und möglicherweise mit der unterlassenen Hilfeleistung von Seiten der Mutter? Hatte Doris Winter nach einem Jahr keine Luft mehr unter der eisernen Maske bekommen und eine unwiderrufliche Entscheidung getroffen, vor allem gegen ihren Mann? Hatte sie deshalb die lapidare Botschaft hinterlassen? Ich gehe. Ich will dich nicht mehr sehen. Alles, dachte Frank, alles war möglich. Er musste sich um den Löffel kümmern. Natürlich hatte er kein verschließbares Plastiktütchen dabei gehabt, also hatte er den kleinen Löffel in ein Papiertaschentuch gewickelt und dieses so behutsam wie möglich in seine Umhängetasche gesteckt. Jan Roland war auf der Toilette gewesen. Die Bedienung bemerkte nichts. Esther Winter gehörte zu niemandem. 17 Jahre lang hat sie einen Schatten geworfen und kein Mensch hat bemerkt, wie dieser Schatten allmählich die Macht über das Mädchen ergriffen und sie schließlich zu einem Mord gezwungen hat, für den sie keinen Menschen würdiger erachtete als sich selbst. Wen immer sie mit dieser Tat angeklagt hatte, er läuft bis heute frei herum, ungestraft, unerkannt, schuldig. Nein. Nein, dachte Frank. Die Wahrheit hatte noch ein anderes, verborgenes Gesicht. An jenem verhangenen, abweisenden, lichtlosen Februarnachmittag hielt Esther Winter sich nicht allein im Park auf. Jemand hatte sie über Stunden begleitet, von der Schule bis hinunter in die Innenstadt, in der Straßenbahn, in der U-Bahn. Nein, sie konnte unmöglich allein gewesen sein. Frieda hat gar nicht gebellt. Frieda hat gar nicht gebellt, sagte Linda Schelling zu einem der beiden Polizisten, die als erste den Tatort erreichten. Dem Dackel hat's die Sprache verschlagen. Sein Frauchen hätte ihr Geschnatter mit der Busenfreundin auf später verschieben sollen. Dann wäre sie rechtzeitig zur Stelle gewesen und hätte dem Leben einen Dienst erwiesen. Ich habe noch mit meiner besten Freundin telefoniert und die Frieda läuft wie immer voraus in den Park und ich hinterher. Und da sehe ich eine Gestalt an einem Baum hängen und ich denke, wer hat die Puppe dahin gehängt? Und als ich näher komme, sehe ich, das ist keine Puppe. Das ist ein Mensch, das ist doch die Esther. Und die Frieda steht da und gibt keinen Laut von sich. So ist die normalerweise nie. Richtig, so ist das Leben normalerweise nie. Das Leben ist normalerweise immer anders, bevor die Kriminalpolizei auftaucht. Ich bin allein im Park gewesen, glauben Sie es mir, da war sonst niemand. Nur ich und die Frieda. Und Esther. Und Esther, sagte Frank zum kopierten Protokoll. Esther war da. Direkt vor dir, du hast sie angesehen, wie sie da hing, 20 Zentimeter über dem Boden, in ihren Cowboystiefeln und den Jeans. Und wie viel Stolz schwang in deiner Stimme mit, als du dem Polizisten dein graues Handy gezeigt hast, das du erst eine Woche zuvor gekauft hattest. Ja. Ja, niemand in deinem Freundeskreis besaß bis dahin ein Mobiltelefon und du gabst zu Protokoll. Was für ein Glück! Was für ein Glück, dass ich schon ein Handy hatte. So konnte ich gleich anrufen und den Unfall melden. Das Wort hatte Frank mit einem blauen Stift umkringelt. Unfall. Was für ein Glück. Was für ein gottverdammtes Glück! Wir haben nie viel miteinander geredet. Wir waren zu verschieden. Heute würde ich sagen, wir waren uns eigentlich fremd. Klingt das schlimm? Sie blickte durch das vollbesetzte Lokal am Stuttgarter Platz in Berlin-Charlottenburg. Diesen Treffpunkt hatte die ältere Schwester von Doris Winter vorgeschlagen, nachdem Frank sie angerufen und um ein Gespräch gebeten hatte. Ohne Probleme bekam er noch einen Platz in einer Mittagsmaschine und flog nach Berlin. Meine Schwester hat mir von Ihnen erzählt. Sie waren bei ihr, als sie es erfuhr. Was hat sie Ihnen erzählt? Dass Sie da waren. Anscheinend ziemlich lang, mehr nicht. Haben Sie damals über die Gründe von Esthers Tat gesprochen? Sicher. Ich habe sie gefragt, beide, ob sie nichts geahnt hätten. Es muss doch Anzeichen gegeben haben, Warnsignale. Er wiederholte immer nur, da war nichts, da war gar nichts. Mit er meinen Sie Ludwig Winter? Eigenartiger Mann. Ich kenne ihn kaum, aber ich mochte ihn von Anfang an nicht. Wie gesagt, ich bin mit 18 nach Berlin. Ja, und sie ist geblieben. Sie hat zu früh geheiratet. Meiner Meinung nach ja. Sie hat studiert, die Doris. Kunstgeschichte, Literatur. Aus ihr hätte eine Professorin werden können. Und was macht sie stattdessen? Heiratet einen Hosenverkäufer. Wieso hat sie das getan? Wieso hat sie alles aufgegeben? Was hat sie Ihnen darauf geantwortet? Nichts. War nichts rauszukriegen aus ihr. Nie, bis zum Schluss nicht. Die Beerdigung, von der wir vorhin gesprochen haben. Unglaublich viele Trauergäste. Esthers halbe Schule, alle um Doris versammelt. Und was passiert? Sie verweigert die Kondolenzgeste. Schüttelte den Kopf, wenn jemand auf sie zukam. Wie hat Ludwig sich verhalten? Nicht viel anders. Abgesehen davon, dass er statt Doris den Leuten die Hand gegeben hat. Was für ein Mensch war Ihre Nichte? Sie war ein stiller Mensch. Sie machte alles mit sich selber aus. 3 oder 4 Mal hat sie mich in den Ferien in Berlin besucht, auch als die Mauer noch stand. Sie schrieb mir Briefe, wie beeindruckend sie die Stadt findet und dass sie auch mal hier leben möchte, am besten gleich nach dem Abitur. Darüber hat sie sonst mit niemandem gesprochen. Ihre Eltern hatten keine Ahnung, was in ihr vorging. Ja, sie war sehr zurückhaltend und vorsichtig. Was meinen Sie damit? Sie misstraute den Menschen um sich herum. Wann haben Sie sie zuletzt getroffen? Ungefähr 1 Jahr vor ihrem Tod. Da kam sie wieder nach Berlin und wir hatten viel Spaß. Sie schien glücklich zu sein. Sie kam immer allein zu Ihnen? Immer allein. Wollten Sie das so? Nein. Ich habe ihr vorgeschlagen, sie soll jemanden mitbringen. Ich dachte natürlich an einen Freund, mit dem sie dann mal ungezwungen zusammen sein könnte. War mir sicher, dass sie deswegen zu Hause Ärger hatte. Das ist nicht nur eine Vermutung von Ihnen. Ich hatte den Eindruck, dass Esther sich reglementiert fühlte und ihr Vater ihr ständig Vorschriften machte, die sie nervten. Über Ihren Schwager sprechen Sie meist in der dritten Person. Er ist eine dritte Person. Wollen wir noch was trinken? Natürlich. Hat Esther sich von ihren Eltern gängeln lassen? Gängeln? Ja. Sie hielt sich zurück, würde ich sagen. Vielleicht hat sie sich selbst betrogen. Vielleicht haderte sie mit sich selbst, weil sie nicht konsequent genug war. Weil sie sich zu viel gefallen ließ. Ich weiß nicht. Hatte sie Depressionen? Habe ich mich auch lange Zeit gefragt. Ich glaube nicht. Erinnern Sie sich bitte noch mal genau an die Beerdigung. An die Gespräche, die Sie mit Ihrer Schwester und Ihrem Schwager geführt haben. An die Stimmung. An Ihre Eindrücke. Haben Sie mit den Schülern gesprochen? Nein. Doch. Mit einem der Schüler habe ich tatsächlich gesprochen. Ein schlaksiger Typ im schwarzen Anzug. Der kam zu mir und hat mich angesprochen. Wirkte ziemlich selbstbewusst. Dass ich den vergessen habe. Den Namen weiß ich nicht mehr. Jan. Jan Roland. Ja. Kann sein. Jan, gut möglich. Kennen Sie den? Ich habe ihn getroffen. Er behauptet, er war mit Esther öfter im Kino. Stimmt, das hat er mir auch gesagt. Er hat mir noch was anderes erzählt. Es ist unglaublich, dass ich daran nicht mehr gedacht habe. Dieser Schüler berichtete Ihnen von seiner Befürchtung, Esther könnte von ihrem Vater missbraucht worden sein. Nein. Was reden Sie denn? Nein, Ihr Vater doch nicht. Ein Nachbar hat sich angeblich an Esther rangemacht, meinte der. Ein älterer Mann hätte sie manipuliert und würde sie zum Sex zwingen. Etwas in der Art. Ist unfassbar, dass ich das verdrängt habe. Haben Sie Ihre Schwester auf das Thema angesprochen? Nein, ich habe die Anschuldigung für absurd gehalten. Warum? Der Junge kam mir wie ein Wichtigtuer vor. Er grinste die ganze Zeit. Hatten Sie den Eindruck, dass andere Schüler auch davon wussten? Ich habe nur mit dem einen Jungen gesprochen. Und dann? Was meinen Sie? Was haben Sie nach dem Gespräch getan? Weiß ich nicht mehr. Wo fand das Gespräch statt? Nach der Zeremonie. Beim Ausgang des Friedhofs, glaube ich. Ja, ich war von meiner Schwester und ihrem Mann weggegangen, weil ich das Verhalten von beiden nicht mehr aushielt. Und da stand plötzlich dieser schwarz gekleidete Junge. Und dann fragte er mich, ob ich wisse, dass Esther was mit einem älteren Mann habe. Haben Sie den Jungen gefragt, warum Esther sich nicht gegen die Übergriffe wehrt und zur Polizei geht? Habe ich. Sie haben recht. Ich habe ihn gefragt und er sagte, sie möchte das nicht. Woher wusste er von den Vorgängen? Hat sie ihm davon erzählt? So klang's. Sie wissen es nicht genau. Nein. Wieso haben Sie geglaubt, Esthers Vater wäre der Schuldige? Hat das wer behauptet? Ja. Anders als Inge Riga fiel es Frank schwer, sich bei der Unruhe im Lokal zu konzentrieren. Wenn es stimmte, woran die Frau sich erinnerte, könnte eine dubiose Spur zum Nachbarn der Winters führen. Paul Jordan, von dem Ludwig Winter ihm so eindringlich erzählt hatte. Und eine andere, nicht minder zwielichtige Spur zu Esthers Vater, den der inzwischen erwachsene Junge mit den gegelten Haaren, anders als auf dem Vorplatz des Friedhofs gegenüber Inge Riga, im Café an der Universität indirekt des Missbrauchs beschuldigt hatte. Welches Spiel trieb Jan Roland mit dem Tod seiner Klassenkameradin, damals und heute? Was schauen Sie so mürrisch? Sie verheimlichen mir immer noch etwas. Wären Sie nicht unverschämt. Was soll ich Ihnen denn verheimlichen? Ich grab ja schon in meinen Erinnerungen. Ich behaupte nicht, dass Sie mir bewusst etwas vorenthalten. Ich glaube, dass Sie mir noch mehr über Esther erzählen könnten. Details. Beiläufiges. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Sie kam zu Besuch, wir streiften durch die Stadt. Sie stellte 1000 Fragen, dann fuhr sie wieder heim. Sie fuhr nicht. Sie nahm das Flugzeug. Ja, Fliegen war für sie ein großes Abenteuer. Das haben Sie bisher nicht erwähnt. Ist das beiläufig genug? Ja. Wieso? Es erzählt etwas über Ihre Nichte. Was denn? Dass sie gerne reiste und vermutlich den Wunsch hatte, öfter und in ferne Länder zu verreisen. Sie haben recht. Sie wollte unbedingt mal nach Amerika. Darüber haben wir gesprochen, stimmt. Ins Ausland, weit weg. Aber ihre Eltern hätten die Reise nicht bezahlt. Kann man verstehen. So viel verdient ein Hosenverkäufer auch wieder nicht. Sie hätte Aushilfsjobs machen und ihr eigenes Geld verdienen können. Hat sie gemacht. Sie hat gekellnert in einem Café in der Uni-Gegend. Erinnern Sie sich an den Namen des Cafés? Nein. Café Ludwig? Möglich wär's. Ist das wichtig? Im Café Ludwig hatte Frank sich mit Jan Roland getroffen. Esthers ehemaliger Klassenkamerad hatte den Treffpunkt vorgeschlagen. Der namenlose Tag. Wer kennt sie nicht, die schöne Stadt? Von Friedrich Arni. Die jeder tief im Herzen hat. Erster Teil. Jeder, der sie einmal gesehen. Jakob Frank. Martin Pfeifel. Den schönen Gau mit seinen Farben weiß und blau. In weiteren Rollen Bayernland, wie bist du Heinz-Josef mein? Braun, sie Leonhard schau. Dölle, Sebastian Fischer, liebe Martin Stadt Vogt, Strand, Beate Himmelstoß, dort, Michaela May, Hanna Scheibe, Heimatland, Ulrike Willenbacher, Stefan Wilkening und David Zimmerschied. Wenn ich dich nur seh, Ton und Technik Gerhard Wichow und Christian Schimmöller. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Martin Heindl. Produktion Bayerischer Rundfunk 2020. Redaktion Katharina Agathos.